Wie schade. Wenn Morten hier gewesen wäre, hätten wir ihn gehabt. Er ist wütend. Und Wut entspringt aus Angst. Jetzt hat er Angst vor uns. Ach, das verschafft uns einen eindeutigen Vorsprung, Kollegen. Was redest du da, Just? Der soll Angst vor uns haben? Bitte helft mir. Onkel Ramos braucht Wasser. Gern, ich lauf zum Brunnen. Schon gut. Es geht schon. Warum hast du nicht ihm gesagt, wo Blackbeard ist? Weil ich es nicht mehr weiß. Ich habe ihn verkauft. Für $5. An eine Seniora. Aber ich weiß nicht mehr wo. Blackbeard scheint ungeheuer wichtig zu sein. So, hier ist das Wasser. Danke. Ich danke euch. Da draußen ist eine Dame mit einem Karton. Oh, Seniora, kommen Sie herein. Wo ist Ramos, dieser Gauner? Mein Onkel ist krank, was wollen Sie? Mein Geld zurück. Dein Onkel hat mich belogen. Er behauptet, dieser Vogel sei wertvoll, aber mein Schwiegersohn sagt, er ist nur ein Star. Blackbeard? Hier, nimm und gib mir gefälligst die $5 wieder. Und zwar sofort, sonst gehe ich zur Polizei. Gut, also, hier, du hast $5. Und da hast du den dämlichen Vogel. Adios. Sowas. Ein Star. Ein billiger Star. Carlos, bitte öffne den Karton. Sofort. So. Das ist aber kein gewöhnlicher Star. Das ist ein Myna, eine besondere Starenart, die in den Tropen vorkommt. Gewissermaßen ein Superstar oder auch ein Superpapagei. Mynas können nämlich noch viel besser sprechen als Papageien. Sie sind sehr wertvoll, ich wenn... Ich bin Blackbeard, der Pirat. Mein Schatz vergrub ich in finsterer Nacht, wo die Toten halten ewig Wacht. Juhu! Und ne Buddel rum! Blackbeard, wenn das Mr. Claudius wüsste. Blackbeard. Im schönsten Doppelsinn ein Star unter den Papageien, scheint in dem mysteriösen Fall wirklich die Rolle eines Superpapageis zu spielen. Worin wohl seine Überlegenheit bestehen mag? Menschliche Intelligenz dürfte er nicht besitzen. Und ob er tatsächlich besser spricht als ein anderer Papagei? Oder mehr? Vorerst steht nur fest, dass auch das Seeräuberlied aus Stevensons Schatzinsel von seinem Sprachlehrer im Wortlaut etwas abgewandelt wurde. Carlos, woher hat dein Onkel die Papageien eigentlich? Von Senor Silver. Er hat gewohnt bei uns, John Silver. Was war mit diesem Mr. Silver? Er hatte wenige Kleider in Seesack und eine Karton, wie sagt, eine Kasten aus Metall. Der war lang, breit und ganz flach. Weiter, das interessiert uns sehr. Jeden Abend Silver hat Kasten aufgemacht und gesehen hinein. Dann war er sehr glücklich. Sisi, sehr glücklich. Was war in dem Kasten, Carlos? Silver hat gesagt, in Kasten steckt Stück von Ende von Regenbogen mit Schüssel voll Gold darunter. Äußerst rätselhaft. Dann Silver wurde krank. Aber er hatte kein Geld für Arzt. Und er hat gesagt, verkaufen kann er Kasten nicht. Er konnte nicht verkaufen? Vielleicht, weil es zu gefährlich gewesen wäre? Vielleicht. Eines Tages, er ging weg. Er kam ohne Kasten wieder, aber mit Papageien. Er hat viel gesprochen mit Papageien. Und sonst? Er hat geschrieben, langes Brief. Wohin ging dieser Brief? Ich nicht weiß, aber ich glaube nach Europa. Silver gesagt hat, ein dickes Mann wird kommen und geben $1,000 für sprechende Vögel. Er lachte. Er sagte, das sei ein großer Spaß. Am nächsten Morgen war er tot. Der dicke Mann. Damit kann nur Mr. Claudius gemeint sein. Wieso habt ihr ihm die Vögel nicht gegeben? Wir haben lange gewartet. Woche für Woche. Dann hatten wir kein Geld mehr. Wir mussten verkaufen, um die Beerdigung von Senior Silver zu bezahlen. Und dann ist der Dicke doch noch gekommen. Also, ich weiß jetzt überhaupt nicht mehr, um was es geht. Ich möchte erst noch einmal alles überdenken, bevor ich dir eine Antwort gebe. Morgen müssen wir jedenfalls damit beginnen, die Fakten einer neuerlichen Prüfung zu unterziehen. Offen gestanden, Kollegen, dieser Fall weist mittlerweile Aspekte auf, denen ich ziemlich ratlos gegenüberstehe. Ziemlich ratlos ist gut. Ich bin total durcheinander. Aber kannst du dich nicht mal normal ausdrücken? Nur so zur Abwechslung. Na schön, Peter. Ich will es mal versuchen. Also, dies ist wirklich ein spezial gelagerter Sonderfall. Geht das schon wieder? Thank you. Justus, Bob und Peter saßen in der Zentrale und berieten. Blackbeard war bei ihnen. Sie hatten ihn für $5 gekauft. Also wir wissen, dass Claudius Lucky, Schneewittchen und wenigstens noch zwei weitere Papageien hat. Also ist er der Lösung des Rätsels näher als wir. Davon müssen wir ausgehen. Ja. Eines macht die Sache kompliziert, Kollegen. Es scheint so, als hätte dieser rätselhafte John Silver gewollt, dass Claudius die Papageien bekommt. Ja. Mag sein. Das gibt Claudius aber noch lange nicht das Recht, sie einfach zu stehlen. Ich bin Blackbeard, der Pirat. Meinen Schatz vergrub ich in finsterer Nacht, wo die Toten halten ewig wach. Ich habe noch jeden reingelegt. Ich möchte wissen, welche Rolle Blackbeard in dem Spiel hat. Vielleicht sollten wir... Ich finde, Peter, bevor wir neue Pläne schmieden, sollten wir Ordnung in die bekannten Fakten bringen, damit wir klarer sind. Also, ich glaube, alles fängt bei John Silver an. Nach allem, was uns Carlos mittlerweile noch erzählt hat, wissen wir, dass er illegal eingewandert ist. Richtig. Um seiner Verhaftung in England zu entgehen. Er war sterbenskrank, deshalb versteckt er den Kasten und hinterließ 7 Papageien. Blackbeard eingerechnet. Unter die Steine, jenseits der Gebeine. Er gab Ramos den Auftrag, einen Brief abzuschicken, worauf ein dicker Mann kommen und ihm $1000 für die Vögel bezahlen würde. Doch der dicke Mr. Claudius verspätete sich. Ramos verkaufte die Papageien, um, wie wir jetzt auch wissen, das Begräbnis von Silver bezahlen zu können. Claudius kam zu spät und wurde in seiner Enttäuschung furchtbar wütend. Unter die Steine! Klare Darstellung, Kollegen. Aber ich glaube, ich kann dazu auch noch etwas sagen. Silver muss ein belesener Mann gewesen sein. Das verraten die Namen, mit denen er sich umgab. John Silver, Robin Hood, Lucullus, Schneewittchen. Ja, klingt logisch. Dass er sich nach einem Seeräuber nannte, lässt auch vermuten, dass sein Schatz aus einem Diebstahl stammte. Ja, deshalb konnte er ihn auch nicht verkaufen. Was mag in dem Kasten gewesen sein? Ein Buch vielleicht? Das wäre möglich. Erinnere dich jedoch, wie Silver den Schatz beschrieben hat. Ein Stück vom Ende des Regenbogens mit einer Schüssel Gold darunter. Nach einem Buch hört sich das wohl nicht an. Sind denn die Sprüche der Papageien Teile des Rätsels? Was meint ihr? Ich glaube ja. Wenn wir alles zusammenfügen, wissen wir, wo der Schatz versteckt ist. Moment.